Denn ich sage euch, dass ich hinfort nicht mehr davon essen werde, bis es erfüllt werde im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach: Nehmet denselben und teilet ihn unter euch, denn ich sage euch, ich werde nicht trinken von dem Gefäße des Weinstocks, bis das Reich Gottes das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das Brot zum